In diesem Falle hat das Geld und selbst das Gold der Gläubiger aufgehört, irgendwelchen Wert zu haben. Nur die Arbeitskraft, die Lebensmittel, die Rohstoffe würden ihre Bedeutung wiedererlangen, auch das Geld, aber nur als Austauschmittel. Man hätte damit den Zins zerstört, diese Brühe zur Kultur von Mikroben sowie planetarischen und galaktischen Viren. Utopie, Wahntraum, weil der Führer schon gegangen ist und so bald nicht wiederkehren wird. Nicht, bevor nicht alle Wesen und sogar die Mineralien und die Pflanzen ihn beweinen, wie Baldur. Es wird sich kein Land finden, das fähig wäre, dies zu wagen, und keinen Regierenden, der rein, anständig, treu und groß wäre, das Opfer zu bringen, das Wagnis, die Ehre, den Kampf vorzuziehen, ehe er sein Volk betrügt und es erlaubt, dass es ausgeblutet wird. Den Tod der Schmach der Sklaverei vorzuziehen, ist eine Angelegenheit der Rasse. Im gesamten Bereich unserer südamerikanischen Welt hatte nur ein Land diesen Antrieb, leider fruchtlos, Argentinien. Wir müssen das anerkennen und bewundern, auch als das Aufleuchten eines Irrlichtes. Und dies, obwohl Argentinien dafür geeignet war und sich hergegeben hat, die Arbeit des Feindes auszuführen, indem es Chile dauernd herausforderte, bis beinahe zu dem Punkt eines gewünschten Krieges von denjenigen, die wissen, dass die Ergänzung und der Zusammenschluss dieser beiden Länder ein unwiderstehliches Zentrum der Energie und des Magnetismus schaffen würde. Eine ethnologische Möglichkeit im südlichen Kegel, im südpolaren Hyperborea. Das nationalsozialistische Manifest sagt, die Streichung der Zinszahlungen ist kein vorgetäuschter Staatsbankrott. Das Gespenst des Staatsbankrotts ist, in der Tat, ein Scheusal aus den Märchenbüchern, erfunden von den Geldleihermächten. Angesichts eines bloßen echten Anzeichens, dass ein Schuldner aufhören könnte, die Zinsen und sogar die Schulden zu bezahlen, würde das internationale jüdische Bankwesen mit der Herabsetzung der Zinsen beginnen, würde Erleichterungen gewähren, Stundungen ermöglichen und als letztes die Schuld sogar erlassen, um nur ja nicht dem Horror entgegentreten zu müssen, dass das Geld seinen Wert verliert, den es für den Juden hat. Dass es nichts mehr wert sein könnte als nur ein Tauschmittel. Dies alles würde man in Kauf nehmen mit der Kenntnis der alten Kämpfer, nämlich, dass das Gedächtnis des Goyim, des Sudra, der Tiermenschen und auch der verdummten Arier nur kurz ist. Auf diese Weise würde er in kurzer Zeit wieder gegen Zins leihen können, gegen einen niedrigen oder einen geheimen Zins. Und so verhilft ihm die Brühe des Wuchers weiter zu bestehen, ohne arbeiten zu müssen, die Arbeitskraft der anderen ausbeutend und zu Jehova betend, um die Ankunft seines Gottes Messias vorzubereiten. Doch bevor es zu solch extremer Lage kommt, wird das internationale Kapital von allen seinen bekannten und unbekannten Verfahrensweisen Gebrauch machen. Morde und Regierungswechsel der Heiden, lokale Kriege, Argentinien und Chile, Irak und Iran, Libanon und so weiter. Drohungen, monetäre Informationen, Feindschaften. Nur an einem Punkt der Erde hatte man dies erreicht, im Deutschland Adolf Hitlers, im Dritten Reich. Deshalb hatte es Rapont sich auf seine Seite gestellt gegen sein eigenes Land, das der Wucherer und Juden. Deswegen waren John Ameri, der Engländer, William Joyce, der Irländer, Robert Brasillach, der Franzose, Knut Hamsun, der Norweger und schließlich auch ich, der Chilene, auf seiner Seite. Weil, wie es Rapont in seinem unsterblichen Canto sagt, mit dem Wucher gibt es keinen Menschen, der ein Haus aus gutem Stein hat. Mit dem Wucher gelangt die Wolle nicht auf den Markt, tragen die Schafe nicht bei zum Verdienst mit dem Wucher. Der Wucher ist eine Pest, der Wucher stumpft die Geschicklichkeit der Spinnerin ab, dein Brot wird immer aus ranzigen Lumpen sein, trocken wird dein Brot sein wie Papier, ohne Bergweizen, ohne starkes Mehl. Mit dem Wucher wird die Linie grob, mit dem Wucher gibt es keine genauen Grenzen und es gibt keinen Menschen, der einen Platz zum Leben findet. Ohne Stein bleibt der Steineklopfer, ohne Garn der Weber. Pietro Lombardo ist des Wuchers wegen nicht gekommen, weil durch den Wucher kein Bild geschaffen wurde, um zu bestehen, noch mit ihm zu leben, sondern um verkauft zu werden, in Eile verkauft. Weder Pier della Francesca noch Angelico kamen des Wuchers wegen noch irgendeine Kathedrale aus festem Stein errichtet. Adamo Mefizit. Der Wucher ließ den Meißel rosten, die Kunst verschimmeln, den Künstler. Leichname rüsten sich zum Fest auf Befehl des Wuchers. Schicksal. 10 schicksalsvolle Jahre sind vergangen. Nichts ist mehr, wie es war. Diejenigen, die zur Vergangenheit zurückkehren wollen, sind Schwärmer, alte, verbrauchte Leute, die eine Sprache sprechen, die kein Echo im anderen Blut findet. Es ist möglich, dass es ihnen oberflächlich gelingt, die Dinge zu ändern, zu erreichen, dass ein demokratisches System wie das alte wiederkehrt. Jedoch, was dabei herauskommt, was am Ende hervorgebracht wird, hat nichts mit ihren Ansprüchen mehr zu tun. Das Schicksalsmeer ist mächtig und seine Melodie spielt sich im Mestizenblut ab, in denjenigen Bestandteilen, die heute überwiegen. Die nordamerikanischen Wünsche in Bezug auf Chile nach dem Militärputsch im Jahre 1973 waren dahingehend ausgerichtet, die Soldaten möglichst schnell in ihre Kasernen zurückkehren und es möge eine Regierung der christlichen Demokraten gebildet werden, eine Art Sozialdemokratie, in der die kommunistische Partei auch eine milde Existenz als Gegengewicht hat, jedoch fern der Macht. Die ewige Geschichte unserer Zeit. Aber die Bestandteile des chilenischen Mestizentums hatten sich zugunsten einer gewissen Tropikalisierung, besser gesagt Mongolisierung, verändert, die eine Diktatur wie in Korea oder den Philippinen ermöglicht. So geschah es, dass ein Mann an der Macht blieb und das Volk, der Rest dieses bunten Konglomerats, so verschieden von den Traditionsgebundenen, erkannten ihn an. Irgendwelche Erklärungen, die man dafür abgeben könnte, wie die marxistische Gefahr, Notwendigkeit einer Ordnung und so weiter, würden nur Ausreden am Rande sein, um ein archetypisches, nicht rationales Symbol zu verbergen. Eine Regierung des bewussten demokratischen Stils hätte sicherlich ein viel bewegteres Leben gehabt, mit den Folgeerscheinungen des Terrorismus und des Schreckens und stets in Gefahr, sich am Rande eines Bürgerkrieges zu befinden. Sie hätte aber die wirtschaftliche Katastrophe besser überwunden, weil sie es nicht nötig gehabt hätte, sich an die Pläne des internationalen Judentums gefesselt auszuliefern, um sich zu sichern. Unter den jetzigen Umständen war dies für die Regierenden aber notwendig als die einzige Möglichkeit, sich so lange an der Macht zu halten gegenüber dem Rest der demokratischen Welt und der dauernden Kampagne der Sowjets, der kommunistischen Exilierten und der von Fidel Castro und Gaddafi geschulten Guerilla, das heißt der Juden selbst. Die an der Macht befindlichen Militärs wissen um die Weltkontrolle des Judentums und wünschten sich, auf diese zu stützen, deren Bestrebungen im Lande alle erfüllend, den Wirtschaftsplan anzunehmen, den sie ihnen auferlegten, natürlich ohne zu glauben, dass jene Chile damit zerstören würden. Als sie sich davon befreien wollten, war es bereits zu spät oder man hat es ihnen nicht erlaubt. Was für ein bedauernswertes Spektakel ist es, wenn alle Jahre wieder und sogar mehrere Male im Jahr der Staatschef mit allen Mitgliedern der Militärjunta sowie den Ministern in ihren preußischen Uniformen mit den Goldbordüren der Synagoge einen Besuch abstatten. Das hat es in Chile noch nie gegeben und ich glaube, dass es bei einer demokratischen Regierung auch nicht dazu gekommen wäre, obwohl ich hier nicht ganz sicher bin. Unter den Mitgliedern der Junta gibt es einen Mann, der Deutscher ist durch seine Eltern, dessen Frau auch Deutsche ist, der in jungen Jahren der Hitlerjugend angehört hat. Auch er ist jedes Jahr dort in der Synagoge, dem großen Rabbiner zuhörend und den Peinigern seiner Rasse Ehre erweisend. Dasselbe tun die deutschen Regierungen heute. Es ist der weiße Verrat oder die weiße Dummheit. Mit der Militärregierung preußischer Tradition, preußischer Uniformen, dem Goose-Step, also dem Paradeschritt, den Paukenschlägern zu Pferde, die jedoch heute aus weiblichen Bataillonen bestehen, einer Truppe tatarischen Aussehens, bietet man Israel, Zion, einen Pakt an. Es sind Instrukteure des jüdischen Heeres hierher gekommen, um uns zu lehren, wie man in der Wüste Krieg gegen die Peruaner führt und wie man vielleicht den Morro von Arica, den runden Felsen an der Küste, verteidigen kann.